Wir kommen und mitten hinein. Wir kommen, die Zukunft soll es sein. Lange schon wurde diskutiert, heute packen wir endlich den Verrat. Denn wer die Ehre gerne verliert, der soll sie verlieren durch unsere Tat. Wir kommen und mitten hinein. Wir kommen, die Zukunft soll es sein. Deutschland heißt unser Vaterland. Dass er sich selber wiederfindet. Reaktion und falsche Richter schlägt der Freiheitskampf unserer Nation. Bauern, Arbeiter und Dichter, jetzt wartet nicht mehr, wir kommen schon. Wir kommen und mitten hinein. Wir kommen, die Zukunft soll es sein. Beseitigt diese Herrschaft bald, denn dem Volke die ganze Macht, bricht die Ketten der Gewalt. Und ein lodernes Feuer entfacht, wir kommen, die Revolution, wir kommen schon.